Und? Ja? Was sagst du? Ja, ich fand, dieser Film hat viel Interessantes. Ganz toll war die Musik. Die geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Platz 5. Das Salz der Erde von Wim Wenders. Eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von Goldschürfern in einer brasilianischen Goldmine. Dieses Bild hier habe ich vor mehr als 20 Jahren zum ersten Mal in einer Galerie gesehen, erklärt Wim Wenders. Ich hatte keine Ahnung, wer es aufgenommen hatte. Es war Sebastião Salgado, der 40 Jahre lang auf allen Kontinenten Krieg, Hunger, Leid fotografierte und darüber seelisch erkrankte. Wir sind bösartige, schreckliche Tiere, wir Menschen, sagt Sebastião Salgado über uns und sagt das auch in seinen Bildern, vor denen Wim Wenders sich tief, tief und sehr eindrucksvoll in der Wirkung verbeugt. Ein Schwarz-Weiß-Film, in dem es viele, viele Zwischentöne gibt. Platz 4. Winterkartoffelknödel von Ed Herzog. Bizarre Todesfälle, die der Provinzpolizist klären will, aber nicht soll. Nach Dampfnudel-Blues, Ed Herzogs zweite Ritter-Falk-Verfilmung. Nun, das ist keine intellektuelle Weichei-Satire, sondern bajovare Sterbe auf die Schenkel und das Klopfen auf dieselbigen zielend. Ja, mei. Geh. Platz 3. Offenbar wollen Sie und Ihre Freundin plötzlich Gigolo von John Turturro mal die Erfahrung machen, also wie so ein Dreier kommt. Ich hab an dich gedacht. Nein. An mich? Nein, es ist kein Woody Allen-Film, sondern ein Film, den John Turturro in tiefer, ein wenig zu tiefer Verbeugung vor Woody Allen-Filmen und Woody Allen gemacht hat. Mit Woody Allen und John Turturro selbst in den Hauptrollen. New Yorker Buchhändler vor dem finanziellen Ruin wird für Sharon Stone oder Vanessa Paradis zum Gigolo, der Vermittler Woody Allen. Und darin scheinen nun nicht nur das Stadtneurotische, sondern auch das existenziell Menschliche auf. Nun gut. Platz 2. Im Labyrinth des Schweigens von Giulio Ricciarelli. Die Vorgeschichte des Frankfurter Auschwitz-Prozesses von 1963 aus der Sicht der jungen Staatsanwälte, die vom damaligen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer beauftragt, quasi losgeschickt wurden. Das ist ein großer Film geworden, weil er es schafft, für uns heute kaum noch vorstellbar, ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie Ende der 1950er Jahre die industrielle Vernichtung der europäischen Juden durch die Deutschen eine Wahrnehmungsleerstelle war. Verdrängung pur. Die größte Menschheitskatastrophe gerät hier einfach in Vergessenheit, wird einfach totgeschwiegen. Wovon reden Sie denn? Dass ein deutscher Staatsanwalt nicht weiß, was in Auschwitz passiert ist, ist eine Schande. Im Labyrinth des Schweigens ist auch ein sehr, sehr großer Film über den Holocaust, weil in dem Moment, in der Szene, Herr Bischinski, erzählen Sie mir bitte alles, was Sie erlebt haben. In der Szene, wenn die jüdischen Überlebenden ihre Zeugenaussagen vor dem jungen Staatsanwalt beginnen, wo soll er anfangen? Am Anfang. Keine Vernichtungsgeschichte erzählt wird, sondern eine jüdische Musik zu hören ist. Dadurch bekommt das Unaussprechliche, das ausgesprochen werden muss, eine ästhetische Form, die zwingend ist und künstlerisch vollkommen überzeugend. Platz 1. Mr. Turner, Meister des Lichts von Mike Leigh. Vor der Epoche der abstrakten Malerei löste sich William Turner schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in seinen Werken ab von der Gegenständlichkeit. Ein schmutziges, gelbes Geschmiere. Mr. Turner hat sich wohl von jeglicher Form verabschiedet. Was ist ein Künstler? Was hier natürlich zur Frage führt, was aus einem Künstler als Hauptfigur eines Films wird. Vor allem wird das Leben von Ray Charles oder Johnny Cash oder Elvis oder wem auch immer spätestens mit dem Abspann rund. William Turner hingegen behält in Mike Leighs Künstlerbiografie seine Ecken, seine Kanten. Es gibt keine epische, romanhafte Erzählung über diesen großen Meister des Lichts. Mike Leigh hat einmal den Satz gesagt, ich weigere mich, Antworten zu geben, denn ich kenne die Antworten nicht. Die müssen wir also selber suchen und finden, wenn wir ahnen, verstehen wollen, wie Kunst entsteht.